Und so begann Maestro Siebert das Jahr mit gleich zwei Neujahrskonzerten, Nummer 1 und Nummer 2. Eins am 01.01.2020 und ein zweites am 5. Januar für alle Nachzügler, die dennoch viel, viel Walzermusik hören wollten. Und es gab Beethoven als Ouvertüre sozusagen. Und dann sogleich ging es natürlich mit den schönen Walzern weiter. Strauß, Strauß und schwungvolle Melodien. Im ausverkauften Tirschsaal, längst wiederhergestellt im Glanz und Gold seiner Jugendstilfassade, nachdem es im Sommer 2014 das Wiesbadener Kurhaus auch einmal unter Wasser gestanden hatte und Siebert und seine Musiker in den Park in die Orchestermuschel verlegt hatten, eines von einer ganzen Reihe von Johann Strauß Orchesterkonzerten für das Jahr 2020 begann halt im Januar mit Konzert 1 und Konzert 2. Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende stand auf der Bühne und begrüßte das Publikum und übergab dann an Maestro Siebert, nicht bevor er nicht auch das große Beethoven-Konzert im Oktober 2020 erwähnte. Das werden Sie dann auch hören können. Siebert dirigierte würdevoll seinen Beethoven im dunklen Frack und stieg dann kleidungstechnisch, wie der immer nette Conferencier sagte, farblich um. Siebert in Rot, immer, kann man auch auf seiner Webseite sehen, denn mir saß er immer zivil gegenüber, mal bei Lambertus, früher Käfer genannt, der schönen Gaststätte im Kurhaus, und auch im berühmten Café Blum, dem Café meiner Kinderzeit in Wiesbaden, bekannt für seine Nusstörtchen. Das Johann Strauß Orchester Wiesbaden mit seinem charismatischen Leiter Herbert Siebert gehört seit vielen Jahren zum kulturellen Leben in der Kurstadt, schreibt die Taunus-Zeitung. Der große Saal der Stadthalle ist ebenso voll besetzt wie die blumengeschmückte Bühne. Über 25 Jahre Konzerttradition mit Walzerklängen zum Auftakt eines neuen Jahres, das möchte niemand aus der treuen Fangemeinde missen. Übrigens waren diesmal auch lauter Westerwälder mit dabei. Wo dieser Bus herkam, weiß ich nicht, aber er besetzte natürlich auch mit nicht nur Lambertus vorher, sondern auch den Saal für Herbert Siebert und sein Orchester. Diese Zeitungsmeldungen stammen von 2010. Damals war das Konzert, beziehungsweise damals war das Orchester erst 25 Jahre alt. Jetzt haben wir nicht 2010, sondern 2020 plus. Und da geht es natürlich in das 35. Jahr. Das Wiesbadener Johann Strauß Orchester unter der Leitung von Herbert Siebert schafft es in jedem Jahr einen Neuen und von Neuem wieder genau die Mischung zu finden, die das Publikum in die rechte Neujahrslaune versetzt. Dabei spielt die gute Laune der Musiker, die jeder einzeln mit sichtbarem Spaß an ihren Pulten agieren, eine sicherlich wesentliche Rolle. Bei der Abschlusspolka war das Temperament der Musiker dann kaum noch zu zügeln. Rotierende Kontrabässe, in die Luft geschwungene Bögen, stehende Trompeter rissen das Publikum mit, das schon mit wippenden Füßen und rhythmisch nickenden Köpfen den zweiten Teil des Programmes verfolgt hatte. Das schrieb das Wiesbadener Tageblatt am 19.01.2010. Und das Gleiche könnte man jetzt wieder in die Zeitung setzen, denn genau so mit viel Schwung und Werbe ging es in das Jahr 2020. Der Geiger und Dirigent Herbert Siebert studierte an der Musikakademie in seiner Geburtsstadt Kassel. Sein Engagement als Violinist führte ihn über Göttingen und Lübeck an das Hessische Staatstheater Wiesbaden. Neben seinem Engagement in Wiesbaden war Herbert Siebert langjähriges Mitglied der Bayreuther Festspiele. Als musikalischer Leiter des Johann Strauß Orchester Wiesbadens und als Gastdirigent ist Herbert Siebert in zahllosen Konzerten im In- und Ausland erfolgreich aufgetreten. Während es auch schon einmal einen Wangenkuss von Herbert Siebert für die Damen gibt, liebt er nämlich alle Damen doch gleich, gab So bekam unsere Mitarbeiterin und meine Mutter Anneliese Schmidt vom Oberbürgermeister eine schöne Urkunde, die dieser Maestro dann nächstes Jahr bekommen wird. Herzlichen Glückwunsch zum 90. stand auf dieser Urkunde und wird sie bei Siebert nächstes Jahr stehen und möge er noch viele, viele Jahre das Johann Strauss Orchester so schwungvoll dirigieren wie auch in diesem Jahr. Unser Gespräch mit Herbert Siebert fand 2014 statt, im Sommer, nämlich nach dieser Flutkatastrophe im Kurhaus. Die zahlreichen Kaffeegespräche und ein unendlicher Schatz an Witzen machen die Begegnungen mit Herbert Siebert immer wieder zum großen Erlebnis, kann ich Ihnen über die Jahre berichten. Hören Sie die Worte des Oberbürgermeisters, dann ein wenig Musik aus der ersten Zugabe und dann noch ein wenig zum Johann Strauss Orchester und seiner Geschichte. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viel Spaß bei der Sendung wünscht und bei unserem Interview. Wir sitzen jetzt im schönen

Das reicht doch. Ja, dann kann ich nur sagen, ich wünsche Ihnen, dass das Konzert wieder voll besucht ist, wie immer. Okay. Sie sind dafür jetzt verantwortlich, dass Wetter kommt. Absolut, dass gutes Wetter kommt und vor allem, dass in Deutschland nur die Sonne scheint. Ja. Bis jetzt haben wir ja einen ganz schlechten Sommer gehabt. Aber es bricht ja eigentlich alles zusammen, wenn es schönes Wetter ist. Ja. Also ob Sie nun Sturm haben, wenn die Sonne scheint, ist auch das heiß. Die ersten Bauern schreien nach 4 Tagen Sonne, es muss regnen, weil alles vertrocknet. Ja. Das finde ich traurig. Das ist im Grunde, dass man in diesem Land doch eigentlich Regen will und ja. braucht. Ja. Aber die haben Sie nicht zu Ihrem Konzert eingeladen, das müssen Sie dann machen. Nein, wir brauchen nicht darum, wir brauchen überhaupt keinen Regen. Der Regen kommt von alleine. Ja, hier sowieso. Aber ich meine, dafür ist es ja auch sehr schön und grün. Und das schauen wir uns jetzt wieder an. Und ich werde noch 1-2 Bilder einstellen von dem schönen grünen Kurpark und dem schönen grünen Vorpark. Und vor ein paar Tagen haben Sie damit gebrüllt, Deutschland? Ja, natürlich, habe ich gesehen. Ja, ja. Ja? Also ist das denn auch Teil, da war die Helene Fischer, die... Das ist ja nun der andere Teil. Was hat sie gesungen? Atemlos durch die Nacht. Naja, und das werden, Sie werden ja auch ein bisschen Helene Fischer spielen. Ja, ich spiele ein Medley von ihren Melodien. Also das ist ja dann auch schon der Pop. Ja, natürlich, ja. Ja, also gibt's Deutsche. Gut, also vielen Dank für das Gespräch, Herr Siebel. Ebenfalls, danke. Maestro, ich hoffe, dass das alles toll gelingt. Ebenfalls, Dankeschön. Sie hörten mein Gespräch mit Maestro Herbert Siebert des Johann Strauss Orchesters in Wiesbaden. Das Johann Strauss Orchester wurde von Herbert Siebert gegründet und setzt sich aus hervorragenden Musikerinnen und Musikern renommierter deutscher Orchester zusammen. Ich traf mal einen solchen Musiker im Zug, als er auf dem Weg zu den Proben war mit Herbert Siebert. Die dauern nicht lange, das sind immer nur so 1-2 Tage. Und dann geht's schon gleich los auf die Bühne. Es sind also sehr versierte Musiker, die er da immer wieder auf die Bühne holt und die auch wirklich dann mit Drehen des Instrumentes und Werfen der Bögen und so weiter auch viel Spaß zeigen. Es macht ihnen Spaß, für Herbert Siebert zu spielen. Und der Herbert Siebert ist ein wirkliches Urtum von Wiesbaden, eine Institution sozusagen. Wenn man ihn dann im Café trifft, winkt er nett, auch wenn er einen vielleicht gar nicht erkennt. Dieses Mal sagte er zu mir: Wer sind denn Sie? Und ich habe gelacht und habe gesagt, ich bin die Dame, die in Amerika Radio macht. Und das wusste er dann sofort, wer ich war. Da sind also zum einen Mitglieder der Opernorchester von Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Saarbrücken, Köln. Und hinzu kommen unter anderem Musiker der Radiosinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, Frankfurt, des Norddeutschen Rundfunks Hamburg, des Westdeutschen Rundfunks Köln, des Bayerischen Rundfunks München und des SWR. Nicht wenige dieser Musiker wirken regelmäßig im Sommer bei den Bayreuther Festspielen mit, wie auch Herbert Siebert, selbst langjähriges Mitglied des Festspielorchesters war. Und man kennt sich. Der Namensgeber des Orchesters, Johann Strauss, und die Strauss-Dynastie stehen im Mittelpunkt der Konzerte und musikalischen Aktivitäten und sind zugleich ein Synonym für schwungvolle Konzerte mit Werken der gesamten Wiener Musik, so auch Franz Lehár, Franz von Suppé, Karl Michael Zierer sowie der französischen Operette und ihres größten Vertreters Jacques Offenbach. Als besonders erfolgreich haben sich die jährlichen Neujahrskonzerte in Anlehnung an die traditionsreichen Wiener Neujahrskonzerte erwiesen, bei denen Herbert Siebert wie Johann Strauss zuweilen den Taktstock beiseite legt und selbst zur Geige greift und somit in seinen Konzertprogrammen echte Wiener Atmosphäre in jeden Saal zaubert. Soweit Herbert Siebert, der jetzt auch wieder im roten Frack natürlich am Neujahrstag und am 5. Januar 2020 auf der Bühne stand, und zwar diesmal im Tirschsaal in Wiesbaden und im Zeiss-Saal. Im Kurhaus Wiesbaden, dem Stammhaus des Orchesters, finden regelmäßig Konzerte statt, wie das Neujahrskonzert am 1. Januar und am ersten Sonntag jeden Jahres, das Frühlingskonzert am 1. Mai, ein Benefizkonzert Mitte Oktober und das traditionelle Weihnachtskonzert des Radiosenders HR4 live aus dem Sendesaal Frankfurt im Dezember. Das Johann Strauss Ball- und Eventorchester mit Big Band Sound spielte unter anderem in der Alten Oper Frankfurt, der Kölner Philharmonie, dem Kurhaus Baden-Baden, dem Großen Opernball Nürnberg, im Kurhaus Wiesbaden beim Ball des Sports, großer Silvesterball im Kurhaus Wiesbaden, bei der Eröffnung des neuen Plenarsaals in Bonn und auf dem Petersbergschloss Mainz und vielen anderen festlichen Anlässen. Mit jährlichen Open-Air-Sommerkonzerten gastieren die Musiker immer wieder sehr erfolgreich in Wiesbaden, Bad Homburg, Jagdschloss Kranichstein, Festspiele Fichtelberg am Fichtelsee, Saarbrücken, Worms, Festspiele Oppenheim, Lorelei-Festspiele, Burgtheater Dinslaken, Bad Soden, Saalmünster. Internationale Konzertreisen führten das Orchester nach Italien, nach Marbella, Spanien, Südkorea, Belgien und Tschechien. International bekannte Sängerinnen und Sänger konzertieren mit dem Johann Strauss Orchester in Wiesbaden, so wie also zum Beispiel Lisa Griffith, Melanie Holiday, Anna-Maria Kaufmann, Monika Krause, Christiane Kohl, Eva Lind, Tamara Lund, Deborah Sasson, Nadine Sekunde, Ulrike Steinski, John Dickey, Gunther Emmerich, Manfred Fink, Peter Hoffmann, Matthias Hölle, René Collo, Keith Ikerra Purdy, Harald Stamm, Elke Wilm, Schulte und viele andere. Es gehört zu diesen Konzerten auch immer die Moderation. Und als Moderatoren wirkten Männer mit sonoren Stimmen, muss man sagen. Dazu gehört vorwiegend natürlich Männerstimmen wie Elmar Gunsch, Tobias Hagen, Caroline Reiber, Marie-Louise Marian, Michelle Scherenberg sowie Karl-Heinz Stier, Petra Schürmann, Barbara Tietze-Siel, Hans-Peter Arnold, Nick Benjamin, Hans-Günther Hagen, Walter Renneisen, Professor Franz Mähler, Klaus Seibel, Wolfgang Vater, Baldur Seifert und Rainer Zagowitsch. Diese Herren und Damen haben durch das Programm geführt, immer mit viel Charme und ab und zu mit ein bisschen Witz. Und diesmal hieß es auch, dass der Maestro sich eben technisch dann auf den einzelnen Komponisten einstellt, kleidungstechnisch meinte er, und damit natürlich den bekannten roten Frack. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine ganz tolle Woche wünscht, einen guten Sonntag. Seien Sie nett zueinander, beginnen Sie das Jahr wunderbar, gehen Sie viel ins Theater, in die Oper. Es laufen jetzt sehr viele Opern wieder in Florida, in Deutschland. Ich habe alles gesehen von Rosenkavalier in Deutschland. Gräfin Mariza habe ich leider verpasst, aber da singt im Moment unsere Desiree Nick auf der Bühne in Wiesbaden, die Gräfin Mariza, auch etwas sehr Interessantes und anderes. Und es gibt natürlich Sprechtheater in Deutschland. Da habe ich mir gerade ein ganz klassisches Stück angeschaut. Und da ging es um einen Richter. Und das war auch sehr interessant. Es gibt viele, viele Stücke, die ich Ihnen empfehlen möchte. Vor allem auch in Westflorida. Da gibt es Oper, da gibt es Rigoletto, da gibt es dann auch eine deutsche Oper bzw. eine italienische Oper, die nach deutschem Vorbild geschrieben worden ist, und die heißt La Valli, und da geht es um den Roman Geier Valli. Vielleicht kennen Sie ihn, oder den Film mit Barbara Rütting, einer jungen Barbara Rütting. Und es gibt sehr, sehr viele andere sehr interessante Stücke zu sehen. Und da gibt es Brecht in Tampa zum Beispiel wieder einmal vom Jobside Theater.